träumt nicht mehr, den Traum vom großen Geld. Schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Nicht mehr.